Kundgabe 2147. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.11.1941. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in mir und ich in ihm. Bleibet in mir, auf dass ich mich mit euch vereinigen kann. Euer Leben soll sein ein ständiges Wirken in Liebe. Ihr sollt alles tun aus innerstem Antrieb. Und dieser Antrieb soll die Liebe sein, das schönste und heiligste Gefühl, das ihr herrschen lassen sollt in euch. Wer in der Liebe lebt, der geht in mir auf. Wer in der Liebe lebt, der bleibt ewiglich mit mir verbunden. Denn er ist, was ich selbst bin. Er ist Liebe so, wie ich selbst die Liebe bin. Und dann werdet ihr auch den Frieden in euch haben, denn euer Geist hat sich mit mir vermählet. Er ist nicht mehr außer mir, sondern in mir, denn er ist mein Anteil seit Ewigkeit. Ich selbst bin dann bei euch, und wo ich bin, muss Frieden sein und Liebe und Eintracht. Und lebet ihr in der Vereinigung mit mir, dann ist euer Leben auf Erden weder Kampf noch Sorge. Denn dann kämpfe ich für euch und nehme eure Sorge auf mich. Denn ich liebe euch, weil ihr mein seid von Anbeginn. Doch zuvor müsst ihr euch mir gänzlich hingeben. Ihr müsset mir alles opfern. Ihr müsset mich so lieben, dass ihr alles für mich hinzugeben bereit seid. Und ihr müsset diese Liebe mir bezeugen, indem ihr euren Mitmenschen das Gleiche anzutun bestrebt seid, was ihr mir antun möchtet. Ich will eure Liebe zu mir durch die Liebe zum Mitmenschen bewiesen haben. Ich will, dass ihr einander euch helfet, dass einer bereit ist, für den anderen zu leiden, dass ihr einander dienet in Liebe. Dann wird euer Liebeswirken auf Erden gesegnet sein. Es wird euch den schönsten Lohn eintragen. Ich werde bei euch sein und euch in den Zustand tiefsten Friedens und stiller Seligkeit versetzen. Denn diese Verheißung habe ich euch gegeben, und mein Wort bleibt allzeit das Gleiche. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in mir und ich in ihm. Amen.